Lesung der Botschaft vom 11. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Konkludenz. Nur einen Teil des Ganzen zu nennen, bringt nicht Ganzheit, Gotthaftigkeit. Versäumnis und Unvollständigkeit erzeugen im Menschen Unvollkommenheit. Somit wird das von verschiedenen Berichterstattern unserer Szene dargelegte Wissen vielen Menschen zwar zum Aufwachen verhelfen, doch zum Wachbleiben reicht das Wenige nicht im Ansatze. Einigen gerade sich im Aufwachprozess befindenden Menschen geht das aus Informationen erfahrener auch noch viel zu weit, sind sie lange nicht in ein Verständnis des Wissens getreten, haben somit keinerlei Anbindung an solche Informationen. Jedoch mit Vollständigkeit die Wissenskammer unseres Allgeists zu durchforsten, ist wesentlich, ansonsten genannte Ganzheit der Vollkommenheit den Menschen der Zukunft mangeln wird. Mangelhafte Menschen haben wir zuhauf in unserer Heimat. In aufwendigen Vorträgen der Vorreiter der Befreiungsszene wird vergessen, zahlreiche Punkte zu erwähnen, die den auf Erden wandelnden Prüfling in ein noch tieferes Loch zu stoßen drohen, so die Gesetze des Lebens missachtet werden. Noch einmal will ich mich diesbezüglich nicht nach so kurzer Zeit des Gesagten wiederholen, weise nur erneut auf die 119 der Isaias-Offenbarung hin, welche dem gesetzesuntreuen Menschen ein wahres 9-11 seines Lebensweges zu bescheren weiß, so er weiterhin für seinen Gaumenschmaus morden lässt. In ersten Absätzen des heutigen Tages erkennen wir bereits eine der weitreichendsten Konkludenzien eines versteckten Vertrages unseres hiesigen Lebens. Ermorde oder, noch schlimmer, lasse für dich das Tier, den Baum, das Leben töten und du wirst metaphysisch auf einer viel gewaltigeren Ebene für deine Straftat Buße tun. Und das so lange, bis du endlich die Wahrheit erkannt haben wirst, deine alten und falschen Gewohnheiten geändert haben wirst oder verendet sein wirst. Ich will, dass du nachfolgende Botschaft aus dem Planetenkonstrukt der Weltraumtäuschung der Zeitung Merkur einmal aufmerksam studierst. Wie der Merkur ausschließlich Lügen verbreitet, so ist auch der uns als Himmelskörper ans Firmament geschwindelte Gleichnamige ein Konstrukt unheilsamer Geiste. Wir sprechen uns gleich wieder. Das Coronavirus riss in Deutschland einen Vater, seine Frau und ihren Sohn aus dem Leben. Alle ungeimpft. Zurückbleiben 5 Töchter, 4 davon minderjährig. Oh, weia. München. Die Corona-Pandemie in Deutschland bleibt weiterhin auf einem kritischen und ernsten Niveau. Wie gefährlich das Virus besonders für Ungeimpfte sein kann, zeigte ein Familiendrama in Baden-Württemberg. Dort sind 3 Personen aus derselben Familie dem Virus zum Opfer gefallen, wie etwa die badische neueste Nachrichten berichtete. Der 58-jährige Vater und die 49-jährige Mutter erkranken nach ihrem 30-jährigen Sohn am Coronavirus. Innerhalb von nur 12 Tagen starben alle 3. Sie waren, merke dir das, vergiss es nie, ungeimpft. Corona zerstört Familie. Virus tötet Vater, Mutter und Sohn. 5 Töchter hinterlassen. Ende November zeigte der einzige Sohn des Paares erste Symptome des Coronavirus. Nach Bildinformationen hatte er Fieber und bekam schlecht Luft. Der 30-Jährige ließ sich schließlich testen und erhielt ein positives Ergebnis. Positiv im Sinne, kannst nach Hause gehen, alles gut. Er hatte offenbar auf eine Besserung durch Ruhe, er hoffte offenbar auf eine Besserung durch Ruhe und zog sich in sein Zimmer zurück. Allerdings verlor er am 3. Dezember sein Leben im Schlaf. Fällt dir, lieber Leser, etwas sehr Gravierendes auf? Man spricht von Personen, die ungeimpft bleiben. Es seien Personen gestorben. Jeden Tag sterben die Fiktionen Zion Judas, nämlich nachdem Personen ihre Menschlichkeit wieder erlangten, sich lebend erklärten, somit die Person entweder zum Gebrauch adoptierten und fortan bestimmen oder sie beerdigen. Menschen erwachen, um fortan ein Leben in lebensbejahendem Umfelde der Dreiheit, gesteuert von ihrem Heiligen Geist, fortzusetzen. Sich nicht erneut durch einen weiteren Mafia-Verbund der Clique von Schwerstverbrechern täuschen lassen werden. Das am meisten Auffallende ist aber der gestiegene Druck unter jener Medialmafia gegen die 25 bis 28 Millionen, die man öffentlich als erwachte Personen aus dem bürgerlichen Tode mittels Nichtimpfung entlässt, sich aber als Propagandainstrument sogleich das Heraustreten der Person aus dem täuschenden Rechtskreis zum eigenen Mittel des illegalen Gelderwerbs zunutze macht. Ich fragte heute bei der Bild-Zeitung an, will die Namen und Kontaktdaten der angeblich an Corona-Gestorbenen erfahren, da ich ansonsten sie, die Zeitung, weiterhin als Lügner, Täuscher und Verbrecher öffentlich brandmarken werde, wie übrigens alle dem Gewaltsystem angehörenden Gleichmacher der Fake-Media. Ich sage euch, man wird meinem Wunsche nicht stattgeben. Sollte ich mich irren und hierin falsch liegen, werde ich mich öffentlich entschuldigen. Keine Frage. Während einige Ausgaben zuvor noch 6 von 8 Geimpften an der ihnen verabreichten Chemieseuche auf Intensivstationen verstarben, geht der erste Yahoo-Diener Kill Bill Gates nun in vorletzte Phase seines finanzierten Krieges gegen alles Leben auf Irta. Er, Gates Rockefeller, bezahlt schließlich Millionen an Werbung an die Schmierblätter und so berichtet fein des Knechtes Blättchen, was des Herrn Wunsche ist. Warum, so meine Fragen, erkranken wir vollkommen reinen Menschen, die sich nahrungstechnisch und seitens unserer Jahre und jahrzehntelangen Lebensbefürwortung bester Reinheit erfreuen, hingegen nicht an dieser und auch nicht an den anderen Lügen, Pandemien der Mafia. Zuvor war es AIDS, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, Tollwut und was nicht alles. Meint irgendein Leser, ich hätte in meiner Jugendzeit, der angeblichen Hochzeit von AIDS, mir jemals ein Gummi über die Flinte gezogen, bevor ich mich nach Herzenslust im Weibchenjagen austobte? Niemals würde ich auf solch eine Idiotie kommen, gleichsam ich niemals einen Maulkorb trage. Da hast du aber reichlich Glück gehabt. Das Urteil meiner bescheuerten physisch und psychisch Kranken, natürlich mehrfach druckkompostierten Mutter. Glück? Ehrlich? Glück? Warum, so meine Fragen, sterben so viele der Geimpften, die allesamt laut Presse mit Corona sterben, jedoch keinesfalls der leichte Schnupfen ihre wirkliche Todesursache ist, wie sie nicht an einem abgebrochenen Fingernagel sterben können? Warum, so meine Fragen, denkt die Verwaltung nun darüber nach, doch wieder einmal leichte Belohnungen als Überzeugungsmittel der Ungeimpften einführen zu wollen, wo es doch eine derart schreckliche Pandemie nach deren Aussage zu sein scheint, die Massen an Menschen jeden Tag in den Tod treibt und die Seuche damit bereits enorme Freiwilligkeit von ganz alleine im Volke bestehen müsste. Glaubt etwa das Volk dem Täuscher nicht mehr? Sind etwa die geschwindelten Millionen Impfungen binnen weniger Tage nur weitere verzweifelte Versuche gewesen, die Dummen an die längste Schlange zu manipulieren? Nur warme Luft des ansonsten untergehenden Systems? Warum, so meine Fragen, sind nicht offengelegt wird, wohin die Massen an Toten verbracht wurden? Gehen Bestattungsunternehmen in ihrer besten Marktphase pleite? Die Friedhöfe verzeichnen einen Rückgang an ausgehobenen Gräbern und zudem beweisen die offiziellen Statistiken einen Rückgang an Toten. Wo sind die Toten? Weiter geht es. Media-Lüger Lügia will sein trügerisches Treiben nicht unterlassen. Zitat: Schlimmer Corona-Ausbruch in deutschem Pflegeheim. Fast die Hälfte infiziert, schon 9 Tote. Erstellt am 3. Januar 2022, 14.20 Uhr von Jennifer Lanzinger. Schön merken. Update vom 3. Januar 2022, 13.40 Uhr. Fast die Hälfte der Bewohner in einem Rastatter Pflegeheim Baden-Württemberg hat sich inzwischen mit dem Coronavirus angesteckt. 9 Menschen seien an oder im Zusammenhang damit gestorben, sagte ein Sprecher des Landratsamts am Montag. Von 41 infizierten Bewohnern seien 6 im Krankenhaus. Hinzu kämen 5 infizierte Mitarbeiter. Ob das schon die Spitze des Infektionsgeschehens ist, können wir noch nicht abschätzen, sagte er. Derzeit lebten 88 Menschen in dem Heim. 4 von 5 Wohnbereichen seien von Corona-Infektionen betroffen. Die Toten seien nicht geboostert gewesen, sagte der Sprecher. Weitere Angaben zum Impfstatus machte er nicht. Eine Sprecherin des Heimträgers der Corsana-Gruppe hatte vergangene Woche erklärt, die Impfquote der Einrichtung liege über dem Bundesdurchschnitt. Fast die Hälfte der Bewohner hätten bereits eine Auffrischungsimpfung, Booster. Doch gäbe es immer noch Bewohner, die sich nicht impfen lassen wollen oder bei denen medizinische Gründe dagegen sprechen. Dahinter der Link zum Merkur. Aus gutem Grunde lasse ich die Darsteller dieser Lügenpandemie sichtbar, sodass sich geneigter Interessent später in aller Freundschaft ihnen zuwenden kann. Dem Leser wird sachgerecht ein Szenario in seine naive Tasche geschwindelt. Es handle sich in einem Pflegeheim um Sterbefälle, die auf das bisher nicht bewiesene Coronavirus zurückzuführen wären. Dabei sind es Geimpfte, die hierbei wegsterben wie die Fliegen, die nicht geboostert sind. Noch einmal, Geimpfte, die nicht geboostert sind. Jener Schwindelmerkur treibt also gutgläubig naive Menschen in eine weitere Falle. Im Mittagsbericht sind es die Nicht-Geimpften, die angeblich wegsterben, als gäbe es kein Morgen mehr. Am Nachmittag des gleichen Tages handelt es sich bei den Toten um Geimpfte Pflegebedürftige, also um Menschen, deren Lebenskraft allein schon ihrer falschen Lebensführung hin nicht mehr vollkommen vorhanden ist, Menschen ohne intaktes Immunsystem, zudem um Menschen, deren Organismen der Vergiftung des Unnatürlichen nicht standhielten. Eine derartige Bankrotterklärung des Faschismus war nicht einmal aus Goebbels Reden damaliger Zeit zu vernehmen. Man weiß nicht mehr, was man noch zur Freiwilligkeit der Nichtwollenden beitragen soll. Zwingen kann man die Menschen nicht. In Kumulation aber ruft der Merkur erneut zum Völkermord per Freiwilligkeit mittels seiner Propaganda auf. Immer schön daran denken, wo sich die Täuscher aufhalten. Sie werden noch weitreichende Rollen im kommenden Friedensreich spielen, dienen ihre Beispiele den Kindern der Zukunft als gute Lernergebnisse, was man mit Menschen tut, die nicht die reinste Wahrheit sagen. Dann, so die Information eines sehr einflussreichen Menschen, werden es nicht die Schokoladenstückchen sein, die vor dem Fernseher am Abend knacken. Was der bloß immer damit meint. Um die hierbei zahlreichen Mitwirkenden an dieser gesamten satanischen, an diesem gesamten satanischen Schauspiel werden sich sehr viele Henker in Zukunft bemühen müssen. Man bemerke voller Aufmerksamkeit, die Ungeimpften sind nicht unter den Toten, wie der Artikel deutlich klarstellt. Wollen wir dieses Spiel der Täuschung tatsächlich weiterführen? Ist es nicht ratsam, sich endlich auf reine Wahrheit zu besinnen, in Freude und Vollkommenheit als ein Volk zusammenzuwirken, den Feind aus dem Reichstage zu entfernen, um das uns deutschsprachigen zugesagte Recht der weisen Vorsteherschaft der Völker der Erde endlich in Anspruch zu nehmen, danach und dadurch der Erdenwelt einen neuen, alten Anstrich des einzigartigen Frühlings zu verpassen, der da lautet göttliche Ordnung? Ansonsten werden wir zur Wahrheit berufenen Botschafter weitere Aufklärung betreiben, auf diese Weise die Masse schlafenden Volkes weckend, um den über viele Jahrtausende angewandten Betrug am Menschen in eine leicht verständliche Klärung zu bringen. Welche Konsequenzen sich nachfolgend aus unserer Reichung für jene Darsteller auf den Bühnen und die sie Steuernden im Hintergrunde ergeben werden, dies bleibt noch im Verborgenen. Noch. Es existiert weltweit kein Coronavirus, zudem keines, das Menschen in eine Todesgefahr verbringen kann und wird. Menschen werden geboren, Menschen gehen in die kommende Dimension über, so sie ihre hiesigen Prüfungen mit Bravour bestanden oder gehen bei Verstößen gegen die Gesetzmäßigkeiten der hiesigen göttlichen Ordnung einen oder mehrere Stufen zurück in niedere Gefilde des Seins, wohin sie zweifelsfrei dann gehörend sind. Menschen sterben an Nahrungsmittelgiften wie Fleisch, Wurst, Zucker, Kohlenhydraten, an Alkohol, am Rauchen, an Injektionsgiften, an Unfällen, jedoch nicht an einem Virus, der seit 20 Monaten in ihre Geiste künstlich gedroschen wird. Ein Medizinjournalist setzte sogar ein Preisgeld von 100.000 Euro für den endlichen Vollbeweis des Coronavirus aus, leider vergebens. Es konnte ihm kein Beweis erbracht werden. Einige Territorien der fiktionalen Welt, Länder, gingen bereits so weit in der Forschung, in der Forderung gegenüber Kill Bill Gates, ein Ultimatum ihm erteilt zu haben, den Beweis für die Pandemie bis zum bestimmten Datum erhalten zu haben, ansonsten sie bei seinem Spiel der Täuschung nicht mehr weiter mitmachen werden. Dies auch ohne Erfolg. Und natürlich darf ein solches Mittel der Machtdemonstration auch nicht ausbleiben. Einige bestimmte und einflussreiche Leute haben auch bereits ein Preisgeld auf des angeblichen Philanthropen Kopf ausgesetzt. Was ich sehr schade fände, würde ein Sniper ihn eines schönen Tages erwischen. Ist die Freude des öffentlichen Prozesses und die seine Hinrichtung begleitende Show im TV dann nicht durch uns mit anzusehen? Einfach mal so, zack und weg, ist der gute William. Es ginge viel zu schnell. Die Monate und Jahre der angstvollen Unterbringung im Knast, all das fehlte Kill Bill zur Heilung seines kranken Seins. Wir sahen erst kürzlich bei der Hinrichtung des guten Bundestagspräsidenten Thomas Oppermann, wie schnell eine solche Aktion durchgeführt ist. Er durfte gar nicht das Leid ertragen, das er den Menschen unseres Volkes zuvor erbrachte, also auch nicht Reue mittels diesseitigem Leid ertragen durfte. Vieles des Diesseits weiß man auch immer erst im Nachhinein. Naja, wir alle sind zum Lernen hierher gekommen. Schauen wir uns doch einmal an, inwiefern du im System der Schatten und ihrer Blendwerke verstrickt bist. Erstens, bist du im Besitz einer Geburtsurkunde, eines Birth Certificate? Schreckliches Wort. Wer wollte eine Urkunde auf deine Geburt ausstellen? Wem nutzt diese bzw. wer handelt mit deinem Wert? Welche Erträge erzielst du aus dem Handel Dritter mit deinem Wert? Wusstest du schon, dass, so du aus einem bestimmten Volke, möglicherweise aus einem deutschsprachigen, entstammst, dein Wert sehr viel höher ist, als kämest du in Fitnas oder Lüders Volke hernieder oder den zahlreichen vermischten Völkern? Merkwürdig, oder? Bedeutet dies, du bist ein besserer Mensch, weil du den Scharlatanen, denen du gehörst, mehr Werte einbringst? Wir stellen also fest, du bist nur der Kopieinhaber einer Geburtsurkunde, die auf deine namentliche Bezeichnung ausgestellt ist. Eigentümer hinter der Urkunde ist... Und du wunderst dich, dass bestimmte Truppen in Seemannskostümen mit dir machen können, was immer sie lustig sind? Ehrlich, wundert dich das noch? Zweitens, hast du einen Briefkasten mit einem sogenannten Namensschild? Aha, du willst also, dass der zu ihnen gehörige Weltpostverein Angebote der einzelnen Handelsgesellschaften dir überbringt, um genannte für ihre Betrügereien an dir noch reichlich zu entlohnen? Beantwortest du Angebote als dritten Punkt, die sich in deinem Briefkasten wiederfinden, die nicht an dich speziell adressiert sind, die zum Beispiel lauten, sehr geehrter Herr Name, sehr geehrte Frau Name? Ja, wirklich? So lieb bist du zu Leuten, die einzig die Plünderung deines offiziellen Guthabens nebst des Neunfachen deines Kollateralkontos im Sinne haben, um damit den genannten satanischen Laden am Laufen halten zu können? Ehrlich, so unwissend bist du? Hätte ich nicht gedacht. Du bist deren Energiegeber und bist damit offiziell auch schuldig, dass der gesamte Satansladen noch besteht. Stehst du unter Registrierung bei einer Firma Stadt, Land, Gemeinde und gabst den Verbrechern hinter diesen Firmen mit deiner Abgabe der Rechte an den König dein Einverständnis, durch sie innerhalb des Kommerz Angebote zu erhalten, die du letztendlich aufgrund deines Unwissens mit deiner Arbeit Lohn beglichen hast und weiterhin begleichen wirst? Fünftens. Gibst du immer freundlich deine Adresse und Postleitzahl bei öffentlichen Schreiben an und diese auch so, wie du es natürlich von den Lizenzgebern der Adresse lerntest? Gut so, mache so weiter. Denn die ganze Welt ist ein einziger Vertrag und du hältst diesen wunderbar aufrecht, vor allem den Weltpostverein. Dass dein Bankkonto nicht dir gehört, hatten wir schon reichlich oft besprochen, aber du hast zu deren AGB ein Nutzungsrecht, das dir klarerweise vorgibt, wie du geplündert wirst, was du zu tun und zu lassen hast. Von deinem Bankkonto zu sprechen, ist ebenso vermessen wie von deinem Gelde darauf als siebten Punkt. Zunächst sind Buchungswerte faktisch gesehen kein Geld, sondern Giralwert. Geld ist zunächst Wertspeicher, der auf Vertrauen basiert. Wird sich zeigen, wie lange die Bombe noch tickert, bevor der weltweite Schwindel um das Lebegeld endlich seine Initialzündung nimmt. Das als Geld bezeichnete Buchungszeug auf dem Konto gehört natürlich auch der Bank. Warst du so lieb und schenktest deinen Wertespeicher aus deiner Arbeit den lieben Menschen der Bankgesellschaft? Ja, ich weiß, es ist doch sicherer, den Räubern dein Erarbeitetes zu überlassen. Klar. Wäre es nicht sicherer, Gold und Silber 3 Meter tief im Boden zu vergraben, haltbare Vorräte wie Samen und Nüsse zu liegen zu haben? Du wirst schon wissen, was richtig ist. Achtens, das Thema des angeblich eigenen Fahrzeugs hatten wir bereits, bei welchem du der Halter bist. Weil du unbedingt solch eine Lizenzplakette namens Kennzeichen annahmst, machte man dir ein Angebot, das du natürlich nicht ablehnen konntest. Dieses lautet, Abgaben für die Nutzung deines Erwerbs gern zu bezahlen, TÜV und AU, Hitler, und Schnauze zu halten. Und weil du ein guter, als neunten Punkt, Diener der Satanisten im Hintergrunde sein willst, übereignetest du ihnen deine Immobilie in ihr Grundbuch, bezahlst auch ordentlich Abgaben dafür. Und wenn dir ihre Piraten in schwarzen Seemannsgarn die Hütte einrennen wollen, es ist ihr Hausrecht. Sagte man dir auch, du müsstest gemäß der Hitlerschen Verordnung dein Menschsein noch einmal zusätzlich ablegen und Person werden? Das Personalausweisgesetz, was für eine hochtrabende und ehrfurcht erzeugende Bezeichnung. Verlange von dir als erstes den Antrag, du bittest also darum, und das Mitführen eines angeblichen Dokuments, das zum einen verboten ist durch die Schäfgesetze, denn Nazi-Gesetze sind nun mal faktisch, aber nur verboten. Weiterhin müsstest du dich als lebendiger Mensch ausweisen. Aha, ausweisen ist erneut der passende Fachbegriff. Denn mit der Annahme der Hitlerschen Theatralik weist du dich gleichzeitig aus deiner dir angestammten Heimat als Preuße, Sachse, Mecklenburger, Badener, Bayer und so weiter aus. Rein aus deiner Freiwilligkeit heraus verstößt du einerseits gegen das gültige Menschenrecht, nämlich niemals zur Abgabe deiner wahren Staatsangehörigkeit gezwungen werden zu können, und zum anderen ordnest du dich als Person, Vertrag, Nummer, Sache, Gegenstand unter die Satanerie der Materie, um ihnen auch noch freiwillig vollkommen erlegen zu sein. Du bist ein richtig guter, mein Freund. Glückwunsch. Elftens. Dass deine namentliche Bezeichnung entsprechend des damaligen römischen Sklavengesetzes Capitis Diminutio Maxima künftig nicht mehr Max aus der Familie Mustermann, sondern Max Mustermann in Großbuchstaben lautet, sollte dich nicht wundern, ist doch besser leserlich, sagen dir die Vergewaltigungsfachangestellten als eine der wirklich dramatischsten Täuschungsversuche aller Zeiten. Aber sie ziehen ihr Ding wirklich bis zum Knackgeräusch durch, über das wir vor einigen Tagen erst uns wunderten. Lassen wir es für heute einmal bei diesen wenigen Faktoren deiner Vollversklavung. Kannst dich ja wieder zu den anderen Kerzenträgern auf die Straße stellen und bitten und hoffen, dass man dir Gnade gewährt. Vergiss nicht, wir sind das Volk zu rufen, dabei nicht bemerkend, dass genau dieses Volk gleich Volksame seitens des Systems erwünscht ist. der wahre Souverän handelt.